der Frühling kommt, dann schick ich dir goldene Swansterdam. Wenn der Frühling kommt, dann bring ich dir goldene Swansterdam. Wenn ich wieder komm, dann bring ich dir goldene Swansterdam. Tausend rote, tausend gelbe, alle Wünsche, die dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Toben das Amsterdam. Angelika hab dir so gerne, sagte zum Meister der Jan. Morgen muss ich in die Ferne, Angie, was machen wir dann? Und an der uralten Mühle küssten sich zärtlich die zwei. Ich hab dich lieb und du hast mich lieb. Ach Angie, was machen wir da? Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wieder komm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend rote, tausend gelbe, alle Wünsche, die dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Frühling in Amsterdam muss man einmal erleben. Frühling in Amsterdam, schöneres kann es nicht geben. Frühling in Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, da schlägt das Herz im Band in Amsterdam. Tulpen blühen in Holland wird's grün und die Gratten sich träumen. Lade dich ein, wie glücklich zu sein unter den blühenden Bäumen. In Amsterdam muss man einmal erleben. In Schöneres kann es nicht geben. Blühen in Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, da schlägt das Herz im Band in Amsterdam.